Aussprache. Lange und kurze Vokale. Akzent und Satzmelodie. A17a. Lange und kurze Vokale. Hören Sie und sprechen Sie nach. Die Suppe. Eine Nudelsuppe. Mit Gemüse. Das Schnitzel. Die Salatplatte. Ohne Oliven. Das Hähnchen. Möhren und Erbsen. Belegte Brote. Pizza mit Paprika. Der Rotwein. Der Tomatensaft. Gesalzene Mandeln. Das Mineralwasser. Die Fischpfanne. Der Obstsalat.